Tag, ihr Landstuhler, Elite-Hörer unterwegs Podcast, Sonntag, 9. April. Komm gerade zurück von einer kleinen Fahrradtour, inspiriert durch den Daniel. Brombeerfalter kennen ja, jo. Natürlich absolute Hörempfehlung, 4812. Wer noch nicht im Catcher hat, hat was verpasst, definitiv. Insbesondere, weil er gerade seine letzte Radreise als Podcast veröffentlicht hat. 6 sehr schöne Folgen. Haben wir die Hälfte von meiner Strecke heute versüßt. War auch sehr motiviert und habe auch ordentlich reingetreten. Ja, also er spricht dort so von so 90 bis 100 Kilometer. Also ich habe heute 65 geschafft. Also ein Weg war 30 Kilometer. Das heißt, ich bin von meinem Wohnort Hettesheim nur noch Worms geradelt. Und zwar habe ich vielleicht vorher im Sommer auch mal öfters zur Arbeit zu radeln. Habe da verschiedene Wege mal ein bisschen getestet. Der Ende, der ich bis jetzt nur zur Hälfte gefahren bin, das waren also hin und zurück 30, also nur 15 einfach, der hat mir nicht so gut gefallen, der war so ein bisschen über Schotter und deshalb will ich auch momentan mein Fahrrad ein bisschen austauschen. Ich brauche was Bequemeres irgendwie. Ich werde ja auch ein bisschen älter, beziehungsweise fahrt man jetzt natürlich auch schneller, ja, und so bei einer Geschwindigkeit so Durchschnitt 20 aufwärts, ja, du musst da schon ordentlich abfedern, da braucht man ordentliches Fahrrad, aber natürlich kein E-Bike, ja, weil E-Bike, ne, gibt's momentan noch nicht, vielleicht ein Senior oder so, aber momentan wird noch abgespeckt, entfettet und dann wird nicht mit dem E-Bike rumgefahren. Meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall hat er mich das ein bisschen inspiriert und dann bin ich losgefahren. Heute Sonntag, kannst du testen. Ja, was ist es? Wer bis auf die Landkarte guckt, ist der Weg von Hettesheim nach Worms. Ist nicht ganz so einfach. Man kann durch Mannheim die Stadt fahren, da muss man über die Rheinbrück. Das heißt, die hat man aber dann zu überqueren, indem man das Fahrrad die Treppe hochträgt und auf der anderen Seite wieder runter. Trägt oder indem man halt über Lambertheim fährt. Und ich bin auf dem Hinweg, bin ich praktisch ein bisschen durch den Wald gefahren und dann auf dem Damm Richtung Lambertheim und dann nur Worms. Und am Sonntag hast du natürlich den Verkehr, den du normalerweise auf der Straße in der Stadt nicht hast, den hast du natürlich auf dem Damm. Aber es ging eigentlich noch so. Und hat auch ganz gut geklappt, also fit war ich eigentlich immer noch. Bin dann in Worms angekommen, wollte eigentlich noch zu meiner Kameraden von der Feuerwehr, die haben dort eine Heißcontainer-Ausbildung gemacht, da ich aber jetzt nicht dort war, erzähle ich auch nichts davon. Aber wie gesagt, nächstes Mal, wenn noch sowas ist, wäre halt sehr interessant gewesen, so ein bisschen Atmo mitzunehmen, ein paar Leute zu interviewen. Aber wie gesagt, Feuerwehr-Content ist geplant, dauert aber noch so ein bisschen. Was ich aber schon meine Entfetterkollegen schon gepostet habe, ich war natürlich dann beim Mini-Eis, ja. Der bestbesuchte Eisladen hier in Worms. Und ich denke mal, für die Shownotes werde ich mal ein paar Bilder reinmachen. Und da kann ich dich auch mal Viertelstunde ausruhen vor dem Lade, bis du da Eis kriegst. Aber habe ich mir dann mal 4 Kugeln verdient. Also was ich immer dort esse, ist Sahne, Nutella, wer jetzt Hunger kriegt, Snickers, Vanille und weil ich etwas außer Atem war, noch eine erfrischte Zitrone drauf. Also normalerweise würde ich kein 4 Belgier Eis essen, aber dachte ich, komm, nur deine 1000 Kalorien, die ich schon verbrannt habe und erst mal in Worms anzukommen, brauchst du noch ein bisschen Futter, dass du 8 zurückkommst. Auf dem Rückweg wollte ich bei uns in der Firma vorbei. Aber da war ein Großbrand gewesen und da musste ich dann meine ganze Insider-Ortskenntnisse machen, um dort mich doch von hinten noch an den Brandherd reinzuschneichen. Es war aber alles schon gelöscht, beziehungsweise alles schon im Abbau. Bin dann auf der linken Rheinseite, also das ist Pfalz, gekommen bin ich von Baden-Württemberg über Hesse nach Rheinland-Pfalz, bin ich dann praktisch auf der Ludwigsrafener Seite zurück nach Worms, nach Hettesheim. Und das ist, wie gesagt, wo ich das Fahrrad über diese Rheinbrücke tragen musste. Dann irgendwie hat mein Kopfhörer mich im Stich gelassen und dann bin ich ohne Navigation gefahren, war ziemliche Gurkerei mitten durch die Stadt und so. Aber da nicht kein Ortskenntnis habt, bringt das jetzt nichts, was zu erzählen. Aber auf jeden Fall waren es dann statt 65 Kilometer. Ich muss sagen, die letzten Kilometer haben ein bisschen wehgetun, aber eher so von der Muskulatur. Also fit bin ich eigentlich noch. Das heißt, für die erste Radtour war es ganz okay. 2000 Kalorien verbrannt, aber irgendwie so 3 Kilometer vom Ziel haben so die Muskeln ein bisschen zugemacht. Aber wie gesagt, jetzt esse ich gleich was, geht's wieder gut. Wenn wir noch 2 Tage Pause machen, dann wird die nächste größere Tour angegangen. Ja, das war mein kleiner Bericht. Wer noch dran ist, Deshalb, wenn ich was geschafft habe, hört euch auf jeden Fall auch der Reisebericht von Daniel an. Daniel, vielen Dank für die Postkarte. Also sie ist angekommen. Ich habe sie aber unter lauter Wochenendstress noch nicht ganz gefunden. Aber ich werde mich auch noch über Twitter gleich nochmal. Alles klar, genießt euren Restsonntag. Bis dann. Ciao.